Zu Beginn von Werner Haider. Drei Studien für Sechzehntel-Tonklavier. Sehr langsam, bedächtig, andante, bestimmt, moderato verspielt. Wir hören Dominik Blum. Drei Studien für Sechzehntelton-Klavier von Werner Grimmel. Wir hörten Dominik Blum am sogenannten Carillon-Sechzehntelton-Klavier. Es geht weiter mit einer Komposition von Horst Lohse. Phönix, Hommage à Scriabin für Kammerensemble. Eine Aufnahme mit dem Ars Nova Ensemble Nürnberg unter der Leitung von Werner Haider aus dem Jahr 1983. Thank you. Phönix, Hommage à Scriabin für Kammerensemble von Horst Lohse. Werner Haider leitete das Ars Nova Ensemble Nürnberg in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1983. Es geht weiter mit Orgelmusik, und zwar von Werner Haider. In der Stille der Zeit. Es spielt Jörg Fuhr an der Schuke-Orgel von St. Moritz in Coburg. Jörg Fuhr an der Schuke-Orgel von St. Moritz in Coburg mit einer Komposition von Werner Haider, In der Stille der Zeit. Als nächstes hier im Concerto Bavarese geht's in den großen Konzertsaal. Und zwar in den Herkulessaal in München mit Musik von Isabel Mundry. Non Places, Konzert für Klavier und Orchester. Nicholas Hodges am Klavier und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Emilio Pomarico. Thank you. Thank you. Thank you. Isabel Mundry, Non Places, Konzert für Klavier und Orchester. Inspiriert von Nichts, das ist, Gedichte von Oswald Egger. Wir hörten Nicholas Hodges am Klavier sowie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Emilio Pomarico. Hierauf nun wieder Kammermusik. Und zwar von Jörg Wittmann, Tränen der Musen, für Klarinette, Violine und Klavier. Mit Nizan Bartana, Violine, Dana Barak, Klarinette und Roglit Ishai am Klavier. Thank you. Tränen der Musen für Klarinette, Violine und Klavier von Jörg Wittmann. In einer Aufnahme mit Nizan Bartana, Violinen, Dana Barak, Klarinette und Roglidi Shai am Klavier. Nach diesem Ausflug in die Kammermusik jetzt wieder Sinfonik. Und zwar die Sinfonie Nummer 4 in einem Satz von Carlos Heinrich Fairhoff. Es spielt wieder das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, diesmal unter der Leitung von Leopold Hager. Thank you. Thank you. Carlos Heinrich Fairhoff, Sinfonie Nummer 4 in einem Satz, mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leopold Hager. Und jetzt Musik im Gedenken an den 11. September 2001. Und zwar ein Ausschnitt aus dem Streichquartett Nummer 8 von Gloria Coates. Der zweite Satz in Falling Timbers Buried. Es spielt das Henschel-Quartett. Thank you. Das war das Henschel-Quartett mit dem zweiten Satz In Falling Timbers Buried aus dem Streichquartett Nummer 8 von Gloria Coates.